Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Splitkick war das, eine Komposition von Horace Silver, eine seiner berühmtesten und hier neu eingespielt von dem Pianisten Benny Green. Sie sind wieder in der Radionacht Jazz im Deutschlandfunk von Freitag auf Samstag. Heute 5 Stunden Vokaljazz, Deep Song, Ausflüge in den Jazzgesang von Cecile McLaurin-Salvin zurück bis zu Billie Holiday. Boom. feel good now. I do that I would. I feel good. I do that I would. So good, so good. Do the like I got you. Ja, jetzt kann ich mal sagen, ich war dabei. Ist das wirklich 34 Jahre schon her? Bobby McFerrin im alten Wartesaal unterhalb des Kölner Hauptbahnhofs 1984 mit Feel Good von James Brown, der unvergleichliche Bobby McFerrin. Er vollzieht den wahren Crossover zwischen Jazz und Klassik. Er singt unbegleitet Bach, er improvisiert wie Al Jarreau. Darüber hinaus kann er ein Publikum wirklich unterhalten und hat viel Humor. Hier in Köln trat er auf bei einem Solokonzert ohne PA-Anlage, ohne Monitore, ohne Verstärker und er zog uns alle in seinen Bann. Makoti jikele mfakwe Makoti jikele mfakwe Makoti jikele mfakwe Makoti jikele mfakwe Sezo salo makoti oh, tajiwe oh, yelele mu Sitone pa salo mu Salo wana ngeko mwoso tele la so anketi Makoti jikele mfakwe Awakulu milompe Awakulu mkipa mangwe fulompe Mumlomo wakani Ukele semanga, bafono umo kubale gile, uwele. Ay, gano, ni. Ay, gano, imbuze bofu. Ay, gano, ay, gano, imbuze bofu. Ay, gano. Oh, best bomb, sam swile. Sweet, swile. Sweet, swile. Sweet, swile. Sweet. Apa, ay, sigele. Apa, ay, sigele. Likwelo, homesis, amafas, babelu. Aba, hai sivili. Oh, ihlale panzi. Hai, ihlale panzi. Iba, umchete. Hai, ihlale panzi. Oh, ihlale panzi. Hai, ihlale panzi. Iba, umchete. Hai, ihlale panzi. Kalaban, Senkle, Kalaban, Senkle, Kalaban, Senkle, Kalaban, Senkle. Emangwe, is tu. Emangwe, is tu. Emangwe, is tu. Emangwe, is tu. Emangwe, is tu. Zinja zay sabimbabala zikonko Zinja zay sabimbabala zikonko Zinja zay sabimbabala zikonko Zinja zay sabimbabala zikonko Zikonko timbabala zikonko Zikonko timbabala zikonko Zikonko timbabala zikonko Zikonko timbabala zikonko Zikonko Zikonko Hey, Kalelanga Pantaba, hey, A lot of these chicks are crying murder. Ooh, but I ain't moved my hand. I say a lot of these chicks are crying hard luck, but me, I ain't moved my hand. I got myself a little apartment, dog and a cat and a working man. He can win no beauty contest. Goodness knows he don't dress fine, but he's healthy and ambitious, and he lays it on the line. He never win no beauty contest, and goodness knows he don't dress fine. Yes, he's healthy and ambitious, ooh, and he lays it on the line. When some people see us out together, honey, they kind of laugh and turn away. Ah, but they do, but the joke's on them. I say when they see us out together, they kind of laugh and turn away. Ah, but the joke is on them, baby, 'cause I'm eating 3 square meals every day. Now, I don't like those hipster lovers. They've got larceny in their eyes. They got a hand full of gimme and a mouth full of much obliged. I can't stand those hipster lovers, 'cause they've got larceny in their eyes. They got a hand full of gimme and a mouth full of much obliged. So I say, let these chicks keep crying murder. Me, I don't have to move my hand. Oh, but I don't. I say, let these other chicks call a murder. Me, I don't have to move my hand. I got myself a little apartment, dog and a cat, and a working man. Devil out of Canada, off a bird. Some people say Uncle Bud is dead. The God don't lie, he's sick in bed, off a bird. The bird got a daughter, her name is Ron. What I like about her, make her old man moan, off a bird. The bird got cotton and never been picked. The bird got corn and never been shucked. The bird got a daughter and never been touched, off a bird. Where the grass go green, got more women than you ever seen, off a bird. The bird got this, the bird got that, the bird got a great big cowboy slamming up the water. Some son of a gun done caught my daughter off a bus. Gonna come off with a pack on his back. He bring more cotton than he can pack off a bus. They made him sick. The guys don't lie. Them Louisiana women, they made him sick on the bus. Bozo Chavez, Akkordeonspieler aus Louisiana, und seine Musik nennt man Zydeco. Davor hörten wir die berühmte Alberta Hunter mit I Got Myself a Working Man. Apropos Work, Frank Sinatra über das Metier der Bandsänger. Musikalisch und menschlich war es für mich ein wichtiger Teil des Erwachsenwerdens, in einer Band zu arbeiten. Es war ein Karrierebauer, ein Sitz des Lernens, eine Art quer durchs Land College, das dir das beibrachte, was Zusammenarbeit, Bruderschaft und das Überwinden von rauen Zeiten hieß. Es gibt keinen besseren Lehrer als die eigene Erfahrung. Und singen in einer Band ist wie Gewichte stemmen. Du bringst dich in Form. Was Berufserfahrung angeht, gibt es nichts, was diese One-Night-Tours schlägt, wenn du rund um die Uhr rotierst. Zwischen Bus, Hotelzimmer, Schnellrestaurant, Garderobe, wenn es überhaupt eine gibt, und dem Bandstand, der Bühne. Dann wieder in den Bus und 400 Meilen weiter zum nächsten Gig. First time I seen you, I knew. Come on down for someone mistreating you. New ringing in your ears, salt in your tears. Yes, I know how it feels to get a dirty deal. Yes, I do. Some bright morning, sun will shine again. Some bright morning, start all over again. Hold on, you got to hold on. If nothing is real, I know how it feels. Just the other day, you knew she lived too hard. Yes, I heard the women at church say, just the other day, you know that girl lived too hard. And you said, red bone girls got a problem. stayed up all night. She drank whiskey. She got in a fight. Redbone girls got blown. Stayed up all night. She drank whiskey. She got in a fight. Redbone. Well, now Redbone girls got a problem. Never worked too hard. She got lazy. Dancing in the dark. Redbone girls got a problem. She never worked too hard. She got lazy. Dancing in the dark. Redbone. She cut men folk with the razor. She don't play, no, no. Redbone girls got a problem. She cut men folk with the razor. She don't play, no. Maxine Sullivan fragte sich oft, wie Ella Fitzgerald oder Helen Humes und all die anderen mit den One-Night-Stands klarkamen. Also ein einziges Konzert in eine Stadt zu geben, danach direkt wieder in den Bus und 400 Meilen weiter zum nächsten Auftritt. Maxine Sullivan machte das nur einmal mit bei einer Tournee mit Benny Carter. Sie sagte, danach kamen wir nach New York zurück und ich küsste den Boden. Chris Connor fühlte sich oft krank und ihr wurde übel. 200 oder 300 Meilen unterwegs, schnappt ihr einen Hamburger, sucht für jeden Gig irgendeinen Fummel aus, 2 oder 3 Stunden on the job, dann wieder zurück in den Bus, die ganze Nacht unterwegs. Für die Sängerinnen und Sänger war das ein sehr hartes Leben. Es habe ihr, sagt Chris Connor, physisch geschadet. Begann seine Karriere als Jazzsänger Anfang der 60er Jahre. Es war eine sehr seltsame Zeit gewesen, aber er blieb bei dieser Beschäftigung. 30 Jahre später, in den 90ern, wurde das Magazin Jazz Times überflutet mit Leserbriefen und Dokumenten von Zeitzeugen über Rassismus im Jazz, als Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden. Frauen spielten im Jazz lange Zeit kaum Instrumente, außer vielleicht Klavier oder noch seltener Gitarre. Frauen hatten zu singen, Männer musizierten oder sie schrieben darüber Artikel. Thank you. pra você. Só tinha de ser com você. Havia de ser pra você. Se não era mais uma dor, se não, não seria amor. Aquele que a gente não tem, amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você. Amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você. E você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul. Me deixe encontrar minha paz, você que bonito demais. Se menos pudesse saber que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Jane Moonhide singt Antonio Carlos Jobim auf ihrem Album Surrender. Jazzgesang ist harte Arbeit, aber sie soll nicht so aussehen. Einen Song korrekt zu singen ist keine leichte Sache. Und nicht jeder ist bereit, das zu akzeptieren. Es gibt viel Mittelmäßigkeit in diesem Metier. Leute, die wie Billie Holiday im Scheinwerferlicht stehen möchten, viel geraucht haben, um eine heisere Stimme zu kriegen und so weiter. Für die, die singen können, ist es interessanter als irgendein anderes Musikgenre, meint Carol Sloan. Sie hatte keinen Gesangsunterricht, keinerlei formales Training für ihre Stimme, aber als sie in Italien lebte, zeigte ihr ein Jazz-Trompeter ein paar Atemübungen, die sie danach immer praktizierte, um, wie Carol sagt, das Zwerchfell zu stärken. I give you all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. He gives me everything. And tenderly, the kiss my lover brings, he brings to me, and I love him. A love like ours could never, never, never, never die. Fortune cries, nay, nay to me. Ding, ding, ding, ding. declare you're through. Whenever the blues become my only song, concentrate on you, on your smile so sweet, so tender. When at first my kiss you do decline, on the light in your eyes when you surrender, and once again arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dream never comes true, to prove that even the wise men can be wrong, I concentrate on you. Don't get in game. Soeben 43 Minuten. Sie hören die Radionacht Jazz im Deutschlandfunk. Das war natürlich gerade Frank Sinatra. Er sang Cole Porters I Concentrate on You. Frank Sinatra war vermutlich der erste echte Storyteller. Abgesehen von den Blues-Leuten und von Louis Armstrong, meint der Sänger Mike Campbell. Der erste, der diese großartigen Standards nahm, wie hier von Cole Porter, und in emotionale Erfahrungen verwandelte. In dieser Bar bist du allein mit Frank. Niemand vor Sinatra hat das so hinbekommen. Das Gleiche, was Frank so gut konnte, zeichnete auch Peggy aus, Peggy Lee. Sie sang so einfach und gerade raus, so straight, wie die Amerikaner sagen. Und sie sang es nur für dich. Bei Nat King Cole gefällt Mike Campbell, wie behaglich er sich selber fühlt, während er singt. Stacy Kent, Zitat: Was mir am Jazz und dem Repertoire, das ich singe, so gefällt, ist, ich kann ich selbst sein. Ich muss keine Rolle spielen. Desilusão, desilusão, danço eu, dançar. So I walk a little too fast, and I drive a little too fast, and I'm reckless, it's true, but what else can you do at the end of a love affair? So I talk a little too much, and I laugh a little too much, and my voice is too loud when I'm out in the crowd, so that people are apt to stare. Do they know, do they care that it's only that I'm lonely and low as can be? And the smile on my face isn't really a smile at all. So I smoke a little too much, and I joke a little too much, and the tunes I request are not always the best, but the ones where the trumpets blare. So I go at a maddening pace, and I pretend that it's taking his place. But what else can you do at the end of a love affair? Thank you.